It's nice to see your face this morning. Es ist schön, heute Morgen eure Gesichter zu sehen. And I did not expect it that so many people come to this morning. Und ich habe nicht erwartet, dass so viele heute Morgen kommen. So I thought we're gonna have just a little wrap. Ich habe mir gedacht, wir werden eher nur so eine kleine Gesprächsrunde haben. So we just get together here in the front and everyone could share something. Und dass wir uns einfach vorne zusammensetzen und jeder ein bisschen was erzählen kann. But it is not like what God is about to do it. Aber das war nicht so, wie Gott das eben machen wollte. And so thank you so much for coming. Danke fürs Kommen. And I mean, we have a big church. We have a big Gemeinde. Church. Because 200 people is at Potsdam today. 200 Leute sind auf der Potsdam heute. And but still we are like left behind. Und trotzdem? We are like left behind. Wir sind, wie sagt man das, zurückgelassen. Okay, let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For the opportunity. Für die Möglichkeit. That we have. Die wir haben, to be here, hier zu sein, and to hear from you, und von dir zu hören. We thank you for the expectation that we have in life. Und wir danken dir für die Erwartung, die wir vom Leben haben. And so we do pray that you bless this word. Und wir beten, dass du dieses Wort segnest. And bless our time. Und unsere Zeit segnest. And our hearts. Und unsere Herzen. And so we thank you so much for your Son Jesus. Und wir danken dir so sehr für deinen Sohn Jesus. And his precious blood. Und sein wertvolles Blut. Bless this time, we ask you. Wir bitten dich, dass du diese Zeit segnest. Amen. Amen. One. Bastian, okay. Is can you put a little bit louder in this monitor? Yeah. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. It's better. One, two. Yeah, it's better. One, two. I'm nervous. So, okay, where we start? Galatians 5. Galatians 5. Oh, let's see this. Now you turn to Colossians. Colossians 5. Colossians 4. Colossians 4. Right. And keep your finger there. Und lasst eure Finger da drinnen. And then also goes to Galatians 5. Und dann Galater 5. I was just thinking about this subject. Ich habe über dieses Thema nachgedacht. Standing. Zu stehen. And I think it is a very good theme. Und ich glaube, es ist ein sehr gutes Thema. To talk about tonight. Über das wir sprechen können. So Galatians 5 verse 1. Galater 5 Vers 1. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Right, and then you go to Colossians 4. Und dann gehen wir zu Kolosser 4. Verse 12. Vers 12. It says, Epaphras, who is one of you, a bond servant of Christ, greets you always, laboring fervently for you in a prayer that you might be stand perfect and complete in all the will of God. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. So they say when Paul wrote Colossians, it was the time that he was in prison. Und man sagt, dass die Zeit, wo Paulus an die Kolosser geschrieben hat, er im Gefängnis war. And he mentioned three times that he was a prisoner. Und er hat das dreimal erwähnt, dass er im Gefängnis war. And but in Galatians 5. Aber in Galater 5. And he is writing this epistle. Er schreibt diesen Brief. And the people that they once God has sent them free. Und eben die Leute, die Gott einmal freigesetzt hat. Once these people they heard the message. Und wenn wie diese Leute eben einmal diese Botschaft gehört haben. The gospel of faith. Das Evangelium des Glaubens. That salvation was by faith through Jesus Christ. Dass Errettung durch Glauben durch Jesus Christus and war. And as Paul was always preaching. Und wie eben Paulus immer das gepredigt hat. That Jesus came and died and was crucified and then was buried and raised on the third day. Dass Christus eben gekommen ist und gekreuzigt wurde und begraben und wieder auferstanden ist. So that was the same message that was being preached. Und das war eben die Botschaft, die gepredigt worden ist. And these guys, they get saved. Und diese Leute sind errettet worden. And then with because of the tradition that they had. Aber dann wegen der Tradition, die sie hatten. That they have to be circumcised. Dass sie beschnitten werden mussten. When there is some not Jewish people, they get saved. Wie dann eben nicht Juden errettet worden sind. And they will start to say, also these guys, they have to get also circumcised. Dann haben sie zu denen auch gesagt, dass sie sich auch beschneiden lassen sollten. And then Paul says, you once has been saved. Und dann sagt eben Paulus, ihr seid doch einmal errettet worden. Through the liberty of God. Durch die Freiheit Gottes. But now you're getting people back to the bondage. Aber jetzt bringt ihr die Leute zurück in die Knechtschaft. And this is what God does not want us to do. Und das ist das, was Gott nicht will, dass wir tun. That we go back to the old things. Dass wir zu den alten Dingen zurückgehen. We have now a life before us. Wir haben jetzt ein Leben vor uns. And God is calling us to have a focus. Und Gott ruft uns, einen Fokus zu haben. In Colossians 3, that we have to set our eyes upon Him. Und in Kolosser 3 heißt es eben, dass wir unsere Augen auf ihn richten right, sollen. We have a focus and we have a purpose before us. Wir haben einen Fokus und wir haben einen Zweck and vor uns. And everything that was behind us is left behind. Und alles, was hinter uns liegt, ist einfach zurückgelassen. And now we are standing right in Christ Jesus. Und jetzt stehen wir jetzt genau in Jesus Christus. We abide in Him in John 15. Wir bleiben in ihm, wie es in Johannes 15 and, heißt. And then yet we pretend to go back. Aber we pretend to go aber back. Dann tun wir so, als würden wir zurückgehen. In our old life. In unser altes Leben. And carry a bondage with us. Und tragen eine Knechtschaft mit uns. And Paul say, don't do that. Und Paulus sagt, tut das nicht. Because you have been sent free. Weil ihr freigesetzt worden in seid. In Christ Jesus. In Jesus Christus. You are free men. Seid ihr freie Menschen. Once you were a slave, but now you are free. Ihr wart einmal Sklaven, aber jetzt seid ihr frei. And so now you walk as a free. Und jetzt gehen wir als freie. A free man. Als freie Menschen. With a purpose in life. Mit einem Sinn im Leben. With a open eye. Mit einem offenen Auge. Looking around. Mit dem wir herumschauen. To see, as Pastor Rob says, to see if anyone is doing, let's say this, doing something right. Wie Pastor Rob sagt, dass wir mit diesem Auge eben sehen, ob jemand etwas richtig and macht. And build that person up. Und die Leute aufbauen. But not to go back and criticize. Aber nicht zurückgehen und kritisieren. And when we start to criticize, wenn wir anfangen zu kritisieren, we are living in the old life. Dann leben wir im alten Leben. And we have this judgmental attitude in our mind. Und wir haben diese richtende Einstellung in unseren Gedanken. But this is not what God pretend for our life. Aber das ist nicht das, was Gott für unser Leben geplant hat. He wants us to go forward. Er möchte, dass wir vorwärts gehen. And I was looking just the word stand in Greek. Und ich habe mir dieses Wort stehen im Griechischen angeschaut. And like we have the word in English. So wie das Wort im Englischen haben. Appointed. Appointed. Yeah. Bring. Continue. Also, zu bringen, weiterzumachen. A covenant. Ein Bündnis established, etabliert, all up, hochgehoben lay, oder gehalten, lay present, hingelegt oder präsentiert, set up, aufgestellt, stand by, dabei stehen. And I like the word to continue. Und ich mag dieses Wort, dieses Weitermachen. We are standing in Christ Jesus. Wir stehen in Jesus Christus. And now God says, now you, as you're standing with me. Und jetzt sagt Gott, wie ihr dann mit mir steht jetzt. And I'm going to take you at a place that you never expected. Werde ich euch zu einem Platz bringen, den ihr euch nie erwartet hättet. And my will for your life. Und mein Wille für euer Leben. It is that you continue with me until the end. Ist, dass ihr fortfahrt bis zum Ende mit mir. As Paul says, I'm running this race. Ich, so wie Paulus sagt, ich laufe dieses Rennen. And he's running until the end. Und er läuft bis zum Ende. And it doesn't mean that I have to be the first. Und das heißt nicht, dass ich der Erste sein muss. But it means that I will go until the end. Sondern dass ich einfach bis zum Ende gehe. Even if I'm the last. Auch wenn ich der Letzte bin. But I am in the end. Aber ich gehe zum Ziel. And this is what God wants. Und das ist das, was Gott möchte. And this is His will. Und das ist sein Wille. That we will go with Him until the end. Dass wir mit ihm gehen bis zum Ende. And then Paul in Colossians he says in Colossians 4:12. Und in Kolosser 4:12 sagt. Again he says. Sagt Paul, Paulus. Who is one of you a bond servant of Jesus Christ? Greets you always, laboring fervently to you in a prayer that you may stand perfect. Der einer von den Euren ist ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht. And complete in all the will of God. Vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. And I have made up this definition for standing. Und ich habe diese Definition für stehen jetzt. Meaning that we don't live. Das bedeutet, dass wir nicht weggehen. According to the, we dass don't wir nicht live leben. According to the law. Nach dem Gesetz. But in grace and faith. Sondern in Gnade und Glauben. And mercy and truth. Barmherzigkeit und Wahrheit. Without judgmental attitude. Ohne einer richtenden Einstellung. Right, we are living. We are living by grace. Wir leben in der Gnade. We're standing in God. It is by grace that we stand. Wir stehen in Gott und das ist durch Gnade, dass wir stehen. Because the work that He has done on the cross. Wegen des Werkes, das er am Kreuz getan hat. The blood that He has shed on the cross. Das Blut, das er am Kreuz vergossen and hat. And who makes us to stand. Und das uns dazu bringt, dass wir stehen. And in faith we believe. Und im Glauben glauben that wir, what he has done, dass was er getan hat, ist komplett. And we don't have nothing to add upon. Und dass wir da nichts dazufügen brauchen. And he is merciful to give and to forgive. Und er ist barmherzig zu geben und zu vergeben. And his word is true. Und sein Wort ist wahr. Now we are standing upon him. Jetzt stehen wir auf ihm. By faith and true grace. Im Glauben und in wahrer Gnade. With expectation. Mit Erwartung. That he will do a work in our lives. Dass er ein Werk in unserem Leben tun that wird. We don't have to do anything to add upon what he has done. Dass wir nichts dazufügen brauchen zu dem, was er getan but we hat. Are perfect. Aber wir sind perfekt. We are complete. Wir sind komplett. And standing in Jesus Christ. Und wir stehen in Jesus Christus. Ready to do the will, the perfect will of God. Bereit, den perfekten Willen Gottes zu tun. And I was thinking, what can be the perfect will of God for our life? Und ich habe mir gedacht, was kann der perfekte Wille Gottes für unser Leben sein? And the first thing that I came to my mind is the Bible school. Und das erste, was mir eingefallen ist, ist die Bibelschule. I am very convinced. Ich bin sehr überzeugt. That the Bible school is the perfect will for your life. Dass die Bibelschule der perfekte Wille für dein Leben ist. In that moment that you start Bible school. In dem Moment, wo du die Bibelschule anfängst. And then if you finished. Und wenn du fertig bist, and we see the step that he's gonna get, gonna bring you through. Dann wirst du eben sehen diesen nächsten Schritt, denn, zu dem dich Gott bringen wird. And then you wait again for the will of God. Und dann wartest du wieder auf den Willen but Gottes. To go to Bible school, aber in die Bibelschule zu gehen, that is the perfect will of God. Das ist der perfekte because Wille there Gottes. We'll learn principles for our life. Denn dort lernen wir Prinzipien für unser Leben. We get a strategy from the preaching for our lives. Wir bekommen Strategie vom Predigen für unser Leben. And I encourage everyone. Und ich möchte jeden ermutigen. This semester, the semester that's coming. Dieses Semester, das jetzt kommt. If you never been in a Bible school. Wenn du noch nie in der Bibelschule warst. Or even a discovery class. I don't know if there is a discovery class. Oder auch Discovery Klasse. I don't know if ich weiß nicht, there is ob es jetzt geben wird. But sign up. Aber meldet euch an. I think Pastor Rob is going to teach how to preach, I think. Ich glaube, Pastor Rob wird lehren, wie man predigt. If I'm not right. Also, if I'm sicher, wrong, wenn das I'm nicht stimmt. I'm right. He's going to preach how to preach. Er wird he's going to teach how to preach. Er wird lehren, wie man predigt. So, it is a great opportunity to go to Bible school. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, in die Bibelschule zu gehen. And it is faith. Und es ist Glauben. And if I go there in the flesh, und wenn ich dort im Fleisch hingehe, hoping that I'm gonna make it, und es hoffe, darauf hoffe, dass ich es schaffen in werde, the middle of the semester, quick, dann werde ich mitten im Semester aufhören. Many times happen. Das ist oft passiert. And with me also. Mit mir, bei mir auch. But, and then when I go by faith, aber wenn ich dann im Glauben gegangen and bin, hoping that God will do a work in my life, und hoffen, dass Gott ein Werk in meinem Leben tun sometimes wird, I don't do all the tests, vielleicht mache ich nicht immer alle Tests, but I go through. Aber ich mach's fertig. And then we do the test another day or another week or something. Und dann machst du einen Test in einer anderen Woche. And this is what God's will for our life is. Und das ist eben Gottes Wille für unser and Leben. To be here in the assembly of God, und hier in dieser Gemeinschaft in von Gott the zu sein, of Christ, in dem Leib Christi. This is your perfect place. Das ist dein perfekter Platz. I mean, where is the place that you can be? Wo ist der Platz sonst, wo du sein kannst? Where you will receive the word of God. Wo du das Wort Gottes empfängst. Where your heart will be built up. Wo dein Herz aufgebaut ist. Not your flesh. Nicht dein Fleisch. But your heart. Sondern dein Herz. And where you're gonna stand. Wo du stehst. Where you are focused. Wo du fokussiert bist. Where you hear is very attentive to hear what God says. Wo deine Ohren aufmerksam sind zu dem, was Gott sagen what wird. What God want to say in the spirit. Und was er im Geist sagen möchte. Where is the place we can find? Und wo ist der Platz, wo wir das finden können? And I think this is the only place you can find. Und ich glaube, das ist der einzige Platz, this wo man is das finden a refreshing kann. Place. Und das ist ein erfrischender Platz. For the week. Für die Woche. So that we can stand against Satan's strategies. Damit wir gegen die Strategien von Satan stehen right, können. Right, is in Ephesians 6:11. Epheser 6:11. We will stand against the satanic strategy. Wir stehen gegen die satanischen Strategien. But I have to be equipped in the Word of God. Aber ich muss erquickt werden in I dem Wort Gottes. I have to be equipped in the Word of God. Ich muss ausgerüstet sein im Wort Gottes. And I say this because it's by grace and through faith. Und weil es eben durch Gnade, durch Glauben ist. Meaning that we have to be in a place of receiving. Das bedeutet, dass wir in einem Platz sein müssen, wo wir empfangen. That's why it's in John 15:4. Deswegen heißt in Johannes 15:4. That Jesus says, "Abide in me." Jesus sagt, bleibt in mir. Right, abide in my word. Bleib in meinem Wort. You stay very close to me. Bleib ganz nah bei mir. Don't go away. Don't go left. Don't go right. Geh nicht weg. Geh nicht rechts oder links. But you stay in one line. Sondern bleib in einer Linie. And stay focused. Und bleib fokussiert. And walk with me. Und geh mit mir. And you follow my footstep. Und du folgst meinen Fußstapfen. Where did I put my step that you put it? Wo ich meine Füße hingebe, dort steigst du auch hin. You know, follow me. Folge mir. And to stay in a giving place. Und bleib in einem Platz, wo gegeben wird. And to stay in a giving place. Und bleib in dem Platz, wo du don't bist. Don't go right nor left. Geh nicht nach rechts und nicht but nach links. Stay right there in course. Sondern bleib auf dem Kurs. So we can say this that we are in a right place. Also wir können sagen, dass wir einfach im richtigen Ort sind. Because this church, weil diese Gemeinde, and this pulpit, und diese Kanzel, and the pastor that we have, und der Pastor, den wir haben, and the staff that we have, und die Mitarbeiter, die wir haben, and pastor has been praying for every single one of us. Und der Pastor hat für jeden einzelnen von uns gebetet. He has been praying for us. Und er hat für uns gebetet. And his heart is for every single one of us. Und sein Herz ist für jeden einzelnen für uns. Right, he knows everyone. Probably he will know every one of us by name. Und wahrscheinlich weiß er jeden, kennt er jeden von uns im Namen. Wahrscheinlich. Not sure. Bin nicht sicher. But most of us, he knows us by name. Aber die meisten von uns kennt er mit and Namen. And he will pray for us. Und er betet für uns. And where is the place we should go? Und wo ist der Platz, wo wir where hingehen should sollen? I stand then? Wo soll ich stehen? Where should I abide? Wo soll ich bleiben? Where should I go? Wo soll ich hingehen? With whom should I walk closer? Mit wem soll ich näher zusammengehen? It is with my best friend. Mit meinem besten Freund. Or it is with Jesus. Oder mit Jesus. If my best friend he gives me a Jesus. Wenn mein bester Freund mir Jesus gibt. Or he gives me a place to grow. Oder einen Platz, wo ich wachsen kann. I go close with him. Dann gehe ich da auch nahe hin. Because I have entrust in Jesus Christ for his life. Weil ich ein Vertrauen in Jesus Christus and für sein Leben habe. And when he or she aber wenn sie oder er does anything wrong, irgendwas falsch macht, I will not affect my life, das wird mein Leben jetzt because nicht I have beeinflussen. Entrust, because I have entrust him or she to God. Weil ich ihn oder sie Gott anvertraut habe. And many times happen, people say word, bad words or just disappointed things. Und das ist oft passiert. Manchmal sagt jemand was nicht so Nettes und oder es passieren irgendwelche Dinge. But we are by faith going. Aber wir gehen im Glauben. And growing. Und wir gehen. Right, and growing. Ah, und wachsen. And we're growing up. Und wir wachsen auf. You know, growing up. Yeah. Sometimes, as many time ago, I preached this message about Chihuahua. This is a dog. Ich habe schon die Botschaft öfters gesprochen über Chihuahua, ein kleiner Hund. And he will never grow. Und er wächst nie. And I say many Christians are like that. Und ich sage, viele Christen sind so. You know, you get saved. Du wirst errettet. You go to the church. Gehst in die Gemeinde. But you never grow. Aber du wächst nie. And you stay like Chihuahua. Und du bleibst so wie Chihuahua. You know, you stay right there. You never grow. Bleibst einfach da, wo du but bist und wächst nicht. But this is not God. This is not God's heart. Aber das ist nicht das Herz the Gottes. The heart of God is that every one of us will grow. Das Herz Gottes ist, dass jeder einzelne von uns wächst. Every one of us could do skateboard. Jeder von uns könnte Sketchboard every machen. One of us. Jeder von without uns. Excuse. Ohne Entschuldigung. We all could stand in Kärntnerstraße. Wir könnten alle auf der Kärntnerstraße stehen. Because of the message that we have received from this pulpit. Wegen der Botschaft, die wir von dieser Kanzel empfangen haben. Makes us to stand. Das bringt uns dazu zu stehen. In Stephansplatz. Am Stephansplatz. And you draw a picture. Und du malst ein Bild. And you just preach about the gospel. Und du predigst einfach über das Evangelium. I mean, who cannot preach about the gospel tonight? Wer kann nicht über das Evangelium in this place. Every one of us could preach about the gospel. Jeder von uns könnte it is very simple. Es ist ganz einfach. Right? It's salvation by faith. Es ist einfach it is Jesus Christ that went to the cross Jesus Christus, der zum and Kreuz was gegangen, crucified der gekreuzigt and wurde they buried him und begraben. And he raised on the third day. Und er ist auferstanden and this is the gospel. Das ist das and every one of us could stand in Stephansplatz and preach that. Und jeder von uns könnte am Stephansplatz stehen und das predigen. And it is anointed from God. Und es ist gesalbt von Gott. And you amazing, you see people eyes open. Und das ist unglaublich und du siehst offene Augen von Leuten. You know, we have what do you call it in English? We have the thing. Wir haben. It is here. Es ist hier. Right here. Einfach hier. In this pulpit. In dieser Kanzel. And we have the pastor. Und wir haben den Pastor. And we have the Spirit of God in us. Und wir haben den Geist Gottes in uns. And he confirmed to us. Und er bestätigt uns. That we are able. Dass wir fähig sind. And Satan says you are not able to do it. Satan sagt, du kannst das nicht. You cannot stand. Du kannst nicht stehen. You are weak. Du bist schwach. You have to go to sleep and get rest. Du musst schlafen gehen und dich ausruhen. But God says and the Spirit says you are able. Aber Gott sagt und der Geist sagt, and du bist fähig. Stand up. Und sagt, steh auf. Stay in your feet. Bleib auf deinen Füßen. And follow the steps of God. Und folge den Schritten Gottes. And follow me. Folge mir. Right, I am with you. Ich bin mit dir. I will never leave you nor forsake you. Ich werde dich nie verlassen. Right. He'll never leave us, never forsake us. Er wird uns niemals verlassen, and niemals alleine lassen. We're standing. Und wir stehen. And we're standing. Und wir stehen. Together. Zusammen. Okay, from here where we go. In 1 Corinthians 51, in 1. Korinther 51, we're standing in the gospel, 15, verse 1, 1 Corinthians. We don't have to go there. 15:1. We're standing in the gospel. Wir stehen im Evangelium. Right. We'll continue to grow and go. Wir fahren fort, einfach weiterzugehen. And we continue to go. in the gospel. Und wir fahren fort im Evangelium weiter. It has not been changed. Es wurde noch nicht verändert. The day that we get saved, an dem Tag, wo wir errettet werden, was the message of the cross. Das war die Botschaft vom Kreuz. And then until now, und bis jetzt, it is the message of the cross. Ist es die Botschaft vom it Kreuz? It is grace and truth. Es ist Gnade und Wahrheit. And nothing has been changed. Und nichts wurde verändert. And then Paul is saying that now you continue to go in this direction. Und jetzt sagt Paulus, aber jetzt fahre fort, in dieser Richtung weiterzugehen. Nothing has to be changed. Nichts muss verändert werden. And nothing will be changed. Und nichts wird verändert werden. It will stay as it is. Es wird bleiben, so wie es ist. That we will walk by faith, dass wir im Glauben gehen. Right, through grace, durch Gnade. In the mercies of God, in der Barmherzigkeit Gottes. And we will continue to go in this direction. Und wir fahren fort, in dieser Richtung weiterzugehen. In Romans 11:20. In Römer 11:20. It is by faith. Es ist im Glauben. In 2 Corinthians 1:24. Again, it is by faith. Wieder, es ist im Glauben. And all these verses, we're standing. Und all diese Verse, wir stehen. We're standing by faith. Wir stehen im Glauben. And we're going by faith. Und wir gehen im Glauben. And also, it is a decision of the will. Und es ist auch, es ist eine Entscheidung des Willens. If I want to abide. Ob ich bleiben möchte or stand oder stehen in the place of receiving. In dem Ort des Empfangens. Right? If we are here tonight, wenn wir hier sind, it is a decision of the will, ist es eine Entscheidung des Willens. And by faith that we came tonight, und im Glauben, dass wir heute gekommen that sind, we'll be here sitting, dass wir hier sitzen, to receive, um zu empfangen, what the Spirit has to say. Was der Geist sagen möchte. And even if you came out of someone just kick you. Und selbst wenn du gekommen bist, weil ich irgendjemand getreten habe. You've been hat, forced to come tonight. Du bist gezwungen, this morning. Worden heute Morgen zu kommen. It doesn't matter. Das macht nichts. But this is the time that we can receive a deliverance. Aber das ist die Zeit, wo wir eine Befreiung erfahren können. From God. Von Gott. That you will stand. Wo du stehen wirst. And you say, wow. Und du sagst, Wahnsinn. God speaks, really. Gott spricht wirklich. And he did speak to me. Und er hat zu mir gesprochen. I was forced to come. Ich bin gezwungen worden zu kommen. But now I know. Aber jetzt weiß ich. But this is the grace of God. Das ist die Gnade Gottes. That I has spoke to my heart. Dass Gott zu meinem Herzen gesprochen now, hat. And I would like to come next Sunday. Und jetzt komme ich vielleicht wieder gern nächsten Sonntag. And I would like to stand with God. Und ich würde gerne mit Gott I stehen. I like to fellowship with him. Ich würde gerne mit ihm Gemeinschaft I like haben. To know his heart. Ich möchte gern sein Herz kennenlernen. I like to know what he thinks about me. Und herausfinden, was er über mich denkt. And God has only thoughts of truth. Und Gott hat nur Gedanken der Wahrheit. And grace. Und Gnade. And he says you can make it. Und er sagt, du kannst es schaffen. You can make it. Du kannst es schaffen. If you follow my steps. Wenn du meinen Schritten folgst. We will make together. Dann werden wir es zusammen schaffen. Aber wenn du zur linken oder zur rechten gehst, still, if you cry out to me, trotzdem, wenn du nach mir rufst, I will call you up, dann werde ich dich rufen, I will pick you up, werde ich dich aufheben, and then we go together. Und dann gehen wir zusammen. And we standing also in the liberty of condemnation, Romans 8:1. Und wir stehen auch zusammen in der Freiheit. Von right, we in the liberty of condemnation. And the liberty of condemnation. We let's say this. We were in Romans 1, in Romans 8:1. In Römer 8:1. Right, we are condemned to death. Wir sind zum Tode verurteilt. And God has delivered us. Aber Gott hat uns befreit. From death. Von dem Tod. And now we are staying in the liberty. Und jetzt stehen wir in der Freiheit. We have the liberty. Und jetzt haben wir die Freiheit. Or we stay in the liberty. I'm messing up. Oder wir bleiben in der Freiheit, that we are not condemned, dass wir nicht verdammt sind, but that we are free, aber dass wir frei sind, free from condemnation, frei von der Verdammnis. Once death come to one man, der Tod ist durch einen gekommen, by one man offense came, durch einen Mann ist diese this is in Romans 5:17, ja. Römer 5:17, yeah. For in by one man offense death reigned. Okay. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen. Through the one much more those who receive abundance of grace. Um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade and of the gift of righteousness und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, will reign in life through the one Jesus Christ. Herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Right, one man brought death. Der eine Mann hat Tod gebracht. And the other man, und der andere, he brings deliverance. Bringt Befreiung. And we are free. Und wir sind frei. Free man. Wir sind freie Menschen. Free woman. Und also freie Männer und freie Frauen. And we are free. Wir sind frei. And we can do everything in Christ Jesus. Und wir können alles in Jesus Christus tun. Everything. Alles. And we can preach in the streets. Und wir können auf den Straßen predigen. Through the power of His grace. Durch die Macht seiner through Gnade. Through the power of His Spirit. Durch die Kraft seines Geistes. We can stand out there. Können wir da draußen stehen. And we can just go in the workplace. Und wir am Arbeitsplatz. We can be a testimony. Können wir ein Zeugnis sein. No preaching. Nicht predigen. Just a testimony. Einfach ein Zeugnis. By what you're doing. Aber was machst du? By what you are doing. In dem, was du tust. And people is watching your life. Und Leute sehen dein Leben. They're seeing what you're doing. Sie sehen, was du tust. And they say, this is unbelievable. Und sie sagen, das ist how unglaublich. Can he do this? Wie kann er das tun? And he will ask you. Und er wird dich fragen, how can you do this? Wie kannst du das machen? And you say, this is by the grace of God. Und du kannst sagen, das ist durch die Gnade Gottes. That I'm doing. Dass ich das mache. And everyone is watching your life. Und jeder sieht, beobachtet dein Leben. And see what you're doing. Und sieht, was du tust. And we are a living testimony in our working places. Und wir sind lebendige Zeugnisse auf unserem Arbeitsplatz. Sometimes we don't even know it. Manchmal wissen wir das gar nicht. But we are. Aber wir sind's. And this is us. Und so sind and wir. This is Christianity. Und das ist das Christentum. It is not that I'm trying to produce something in my life. Es ist nicht, dass ich versuche, etwas in meinem Leben zu produzieren. Or trying to produce something for God. Oder versuchen, etwas vor Gott zu produzieren. But it is that I will stand with Him. Aber es ist, dass ich mit ihm stehe. And I hold up. Und also ich halte. And just look upon. Und ihn ansehe, fix my eyes, meine Augen fixiere, and says, Lord, where do you want to take me? Und frage, Herr, wo möchtest du mich hinnehmen? Right, he says to the disciple, go to the other side of the river. Und er sagt zu den Jüngern, geht auf die andere Seite vom Fluss. But he did not went in the boat with them. Aber er ist nicht mit dem Boot, also in Boot mit ihnen gefahren. I'll meet you in the other side of the river. Ich werde euch auf der anderen Seite des Flusses treffen. But Lord, how can you get there? Aber Herr, wie kannst du da rüberkommen? If you don't come with us, wenn du nicht mit uns kommst. I am the Lord. Ich bin der Herr. I can be there. Ich kann dort sein. But I will meet you there. Ich werde euch dort treffen. So let's go. Also gehen wir. Right, I'll meet you there. Ich werde euch dort treffen. I'm bringing you to that place. Ich bringe euch zu diesem Platz. But Lord, I cannot make it. Aber Herr, ich schaff's nicht. This is unbelievable. Das ist unglaublich. This is, I mean, I cannot make. I don't have the strength. Ich habe die Kraft nicht. How can I be in that side? Wie kann ich auf diese andere and Seite says, kommen? You follow me, und er sagt, folge mir. Believe, glaube. You be in that side, and I'll meet there. Und du wirst da rüberkommen und ich werde dich dort treffen. And he will meet us in that place. Und er wird uns an diesem Ort treffen. And then you look back, und dann wird er zurückschauen. And you say, wow, whew, und sagen, Wahnsinn. We made it. Wir haben es geschafft. We are here. Wir sind hier. And the Lord is with us. Und der Herr ist mit uns. What great things can happen? Was können jetzt noch große Dinge passieren? You know, and that, wow, that's it. Und das ist right? Es. This is beautiful. Thank you so much for coming. Danke fürs Kommen. And it's nice to see your faces. Schön, eure Gesichter zu sehen. And so let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For your mercy. Für deine Barmherzigkeit. For your grace. Für deine Gnade. For truth. Für die Wahrheit. Thank you so much that we can be here tonight, this morning. Danke so sehr, dass wir heute Morgen hier sein können. To receive your truth. Um deine Wahrheit zu empfangen and to be built up, und aufgebaut zu to sein, stand with you. Mit dir zu stehen. Oh, dear God, we pray for the churches in Vienna. Oh Gott, wir beten für die Gemeinden in Wien. And we think about the Catholic Church. Wir denken an die katholische Kirche. And all the priests. Und die Priester. We pray for strength. Wir beten für Kraft. Father, we pray for those that in Catholic Church that believe salvation through grace and faith. Und wir beten für die in der katholischen Kirche, die an die Rettung durch Glauben, through the blood of your Son. Durch das Blut von we pray Sohn. That you will strengthen them. Wir beten, dass du sie stärkst. We thank you so much for their lives. Wir danken dir so sehr für ihr Leben. We pray for the Baptists tonight. Wir beten für die Baptisten. We pray for the Pentecostal. Für die Pfingstgemeinden. We thank you so much for them, Lord. Wir danken dir so sehr für die. We pray that you will strengthen their leaders. Wir beten, dass du ihre Leiter stärkst. And their pastors. Und ihre Pastoren. Other staff. Und andere Mitarbeiter. The people. Für die Leute. Just the body of Christ. Einfach dein Leib Christi. Just build them up, Lord. Bau sie einfach auf, Herr. We thank you for all the churches in Vienna. Wir danken dir für all die Gemeinden in Wien. That we know them. Die wir kennen. We pray for pastors. Wir beten für Pastoren. Their wives. Ihre Frauen. The children. Ihre Kinder. That you will strengthen them. Dass du sie stärkst. And give them an opportunity, Father. Und ihnen eine Möglichkeit gibst. To share your word. Dein Wort mitzuteilen. In whatever place they are. Was auch immer für einen Platz sie sind. We thank you so much. Wir danken dir so sehr. We think about our politicians tonight. Wir denken an unsere Politiker. We just lift them up to you. Wir heben sie hoch zu dir. Our president. Unseren Präsidenten. Our prime minister. Unsere Minister. And our financial minister. Finanzminister. All of them, Lord. Alle von ihnen. We give unto you. Wir legen sie dir hin. That they will find grace and mercy in your side. Dass sie Barmherzigkeit und Gnade in deinem Angesicht finden. We thank you. Wir danken dir. Father, we pray for the police. Wir beten für die Polizei. Those that they teach in university. Die in Universitäten lehren. We pray for mothers. Wir beten für Mütter. We pray for grandfathers, Lord. Großväter. Father, we pray. Thank you. Pray for children. Wir beten für Kinder in our city, in unserer Stadt, that they will give their lives unto you, teenagers, Father. Dass sie ihr Leben dir geben für die Teenager. We thank you so much for them. Wir danken dir so sehr für sie. Father, we love you. Vater, wir lieben dich. Thank you for your Spirit. Danke für deinen Geist. Of grace and truth. Der Wahrheit und der Gnade. Thank you that we are free. Danke, dass wir frei sind. And that we can worship you tonight. Und dass wir dich anbeten können. We thank you. We love you. Wir danken dir und wir lieben dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.